Sesamson, wend dich. Die letzte Wolke stürzt über den Weltenrand. Im Sonnenwagen jagt Phaeton über den Himmel. Zikaden zirpen griechische Nächte an den nördlichen Wendekreis. Wind verkommt zum Gluthauch und Hausmauern speichern Backofenhitze. Nur wer von Winter und Arktis träumt, findet Ruhe in Orpheus Armen. Schwüle lässt alle Hüllen fallen, Bikini und FKK haben Hochkonjunktur. Im Wahn verschlingen einander Sonnenanbeter. Klimaanlagen surren sich ohne Kühlungseffekt zu Tode. Die arbeitende Bevölkerung schwitzt oder transpiriert, je nach Etage. Schnappt nach Sauerstoff wie Fische an Land. Kreisläufe kollabieren. Ärztlich verordnet werden Wasserhähne. Mineralwasserflaschen leergesaugt. Zwischen vertrockneten Saaten bricht die Erde auf. Zur Unzeit öffnet der Himmel seine Schleusen. Mit Blitz und Donner und Sturm und Fluten bestätigt die Ausnahme die Regel. Während, wehe, die Polkappen unter dem Ozonloch schmelzen.